Das berühmte Hörspiel von Günter Eich, Die andere und ich, inszeniert 1952 von Gustav Burmester im Nordwestdeutschen Rundfunk, wurde mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand ein Jahr später unter der Schirmherrschaft von Theodor Heuss in Frankfurt statt. Und wie üblich hielt der Preisträger seine Dankesrede. Daraus einen Ausschnitt im Anschluss an das Hörspiel. Günter Eich erzählt die Geschichte einer seltsamen Identifikation. Auf einer Ferienreise fühlt sich eine reiche Amerikanerin plötzlich magisch angezogen von einer armseligen Fischersfrau. Diese traumhafte Begegnung kann man als eine dichterische Aufforderung verstehen. Die an der Sonnenseite des Lebens sollten sich täglich die Frage stellen, ob nicht ein anderer an ihrer Stelle Leid trägt, es ihnen abgenommen hat. Dr. Sedgwood, unser Hausarzt in Washington, behauptet, alle Ereignisse im menschlichen Leben seien auf diese oder jene Weise vom Wetter bestimmt. Er könnte die Geschichte von Camilla und mir als Beispiel anführen. Aber was für ein ungeheuerlicher Gedanke ist es für mich, dass ich von Camillas Dasein nie etwas erfahren hätte, wenn es am 5. August 1951 weniger heiß gewesen wäre. Nein, Zufall kann man es nicht nennen. Wir mussten uns begegnen. Merkwürdig bleibt nur, wie unscheinbar bisweilen die Anlässe sind, die uns dorthin zwingen, wo unser Leben sich verwandeln soll. Jener Tag war ein Sonntag und übrigens mein 41. Geburtstag. Wir waren auf unserer Europareise auf dem Weg von Venedig nach Florenz. Die Wochen vorher waren wir in Paris, an der Riviera und zuletzt am Lido gewesen. Ich hätte meinen Geburtstag gerne noch am Lido gefeiert, aber John und die Kinder wollten weiter. John wollte die Offizien sehen und Bob und Lissy wollten ohnehin immer weiter. So waren wir also an diesem heißen Tage unterwegs. Wir hatten den Wagen offen, aber der Fahrwind erfrischte uns wenig. Wie heißt das, wo wir jetzt sind? Ferrara. Sieh dir den Steinkasten an, Ellen. Die Burg der Familie d'Este. Hier lebten Ariost und Tasso. Bob, Lissy, ja? Habt ihr die Namen in der Schule gelernt? Bestimmt nicht, Mama. Papa ist entsetzlich gebildet. So viel geht in meinen Kopf nicht herein. Du hast mir nichts vererbt, Papa. Das macht nichts, mein Kind. In ein paar Jahren bist du verheiratet und dann denkt dein Mann für dich. Hört ihr das? Das geht auf mich. Frauen haben es überhaupt besser im Leben, Papa. Wir Männer müssen uns furchtbar anstrengen. Na gut, dass du das mit 17 Jahren schon gemerkt hast, Bob. Du wirst es weit bringen. John, ich möchte baden. Das hier, Ellen, das ist der Dom. Sehr interessant. Ich will keine Dome mehr sehen. Sie sehen einer aus wie der andere. John, ich möchte baden. Ich habe Geburtstag und darf heute Wünsche haben. Baden? Wo? Da drüben ist ein Springbrunnen. Sei nicht albern, Lissy. Ich möchte baden, richtig in einem Fluss oder im Meer. Das Meer kann nicht weit sein. Baden wäre nicht schlecht. Warum müssen wir in dieser Hitze herumfahren? Ihr wolltet es. Och, wir wollen nach Florenz. Müssen wir heute hinkommen? Ich will auf der Karte nachsehen, ob wir hier nicht ans Meer fahren können. Ich will die Offizien sehen. Fährt man nach Italien zum Baden, das kann ich auch zu Hause. Siehst du, John, hier geht eine Straße ans Meer. Nach, Augenblick mal, nach Porto Garibaldi, ungefähr 50 Kilometer. Vielleicht gibt es da einen Dom. Da gibt es bestimmt keinen Dom. Ich wette, dass das ein Drecknest ist. Die Straße geht mitten durch die Lagunen, das ist sicher sehr interessant. Ja, Papa, fahren wir baden. Also, da hätten wir auch am Lido bleiben können. Sagte ich das nicht? Am Lido hat jeder Amerikaner schon gebadet, aber in Porto Garibaldi bestimmt nicht. Das wird auch seine Gründe haben, mein Junge. Aber wenn ihr durchaus wollt. Grad im Schatten und ein Gespräch mit Radiomusik. So nichtssagend, so unauffällig ging es vor sich, dass ich in ein anderes Leben fuhr.

Aber du hast nicht und nun muss ich böse sein, wie du sagst. Du hast gebetet für mich, als ich im Felde war. Hättest du mich lieber verflucht und mich umkommen lassen am Monte Grappa oder im gelben Wasser der Piave. Wofür wurde ich aufgespart? Nicht für mich? Ich erinnere mich, wie ich glücklich bei dir war. Und du bist es nicht mehr? Ich bin glücklich, wenn ich vergessen kann. Aber Umarmungen taugen da nicht viel. Wein ist besser. Ach, Carlo. Du verstehst es nicht. Gut, dass du es nicht verstehst. Ach, Camilla. Ich liebe dich sehr. Dann lass uns fort. Carlo, nach Amerika. Oh, meine Liebe flößt mir Entsetzen ein. Amerika. Ja, Amerika wäre gut. Gleich morgen, wenn du willst. Ich schreibe an das Konsulat. Schreib an das Konsulat. Vielleicht wird es besser in Amerika, meinst du? Bestimmt. Gib mir jetzt Geld. Carlo. Ich muss trinken. Ich habe nur 20 Lire. Du lügst aber. Gib her. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch für mich betest. Meinst du, dass es sich noch lohnt? Ich schrieb an das Konsulat und wenn Carlo gewollt hätte, wären wir vielleicht, wir und die Kinder, nach Amerika gekommen. Aber er sagte ja, kümmerte sich aber um nichts, wenn es drauf ankam. Es schien ihm alles gleichgültig zu sein. Ich aber hatte keine Macht über ihn, weil ich ihn liebte. Bei Giovanni war alles leichter gewesen. Oft befiel mich der Kummer darüber, wie schnell und wie leer die Jahre verflossen. Ich ging auf die 40 zu. Die Kinder wuchsen heran. Philomena, die Jüngste, war jetzt fast 5. Antonio, der Älteste, fast 11 Jahre. Dies Holzscherb, Mama, ist ein Schiff. Und was ist das? Ich dachte, es wäre der Herd. Aber es ist sicher was anderes. Es ist das Land Italien. Natürlich. Und das? Ich bin so dumm, Antonio. Es ist wohl nicht der Tisch. Freilich ist es ein Tisch. Aber ich spiele. Vielleicht ist es das Land Amerika. Siehst du, Mama, wie einfach es ist? Und das Schiff? Fährt von Italien nach Amerika. Und wer ist auf dem Schiff? Der Kapitän, der Steuermann, die Matrosen. Die müssen auf jedem Schiff sein. Wer noch? Leute, die von Italien nach Amerika fahren. Also bist du auf dem Schiff? Ich? Ja. Und ich? Wir beide. Nur wir beide? Der Vater will nicht nach Amerika. Aber wie kommst du darauf? Ich weiß es von dir. Aber Antonio, das habe ich dir nie gesagt. Nicht zu mir. Aber ich höre es, wenn du mit dir selber sprichst. Oh. Spreche ich mit mir selber? Immer, Mama. Dann werde ich es nicht mehr tun. Warum nicht, Mama? Spiel weiter, Antonio. Ach, das kann ich nicht alleine spielen. Du gehörst dazu. Und wenn Papa nicht mitfahren will, dann lassen wir ihn hier. Meinst du? Ich fahre mit dir nach Amerika, wenn ich größer bin. Ich verspreche es dir. Ich freue mich darauf, Antonio. Och, du glaubst es mir nicht. Doch, ich glaube es dir. Nicht wahr? Man muss das halten, was man verspricht. Sage ich das auch? Wenn ich mit mir selber spreche? Ja. Es ist spät, Antonio. Geh schlafen. Meine Abende waren immer gleichförmiger geworden. Waren die Kinder zu Bett und schliefen, saß ich allein und wartete auf Carlo, der in einer der Kneipen von Comacchio meist ebenso allein saß wie ich zu Hause. Jedenfalls erzählte man mir, dass er sich immer abseits hielt und sich kaum an den Gesprächen beteiligte. Er war jetzt 35, aber grauhaarig und sah aus wie ein alter Mann. Ich horchte, wenn ich so saß, ob ich einen Schritt hörte oder ob die Tür ginge. Oft täuschte mich der Wind, der an der Klinke rüttelte wie eine Hand. Es war einsam an diesen Abenden und ich hatte Zeit, an vieles zu denken. An mein Leben, das nicht meines war und mich doch nicht losließ. Ich wurde weder bei seinen Freuden noch bei seinen Leiden um mein Einverständnis gefragt. Und die Hoffnung, ihm zu entrinnen, wurde immer geringer. Hoffte ich wirklich noch?

Roberto. Warum bist du hier draußen? Wir suchen dich. Ich komme gleich. Warum weinst du, Mama? Das ist der Wind. Er treibt mir die Tränen aus den Augen. Ist etwas mit Antonio, Mama? Warum kommt er nicht mehr? Du hast uns nichts von Ferrara erzählt. Er ist nach Mailand gegangen. Er hat dort eine bessere Stellung gefunden. Weinst du deswegen? Weil es so weit ist. Ich werde nie so weit von dir weggehen, Mama. Sag das nicht, Umberto, es tut mir weh. Ich verspreche es dir. Du versprichst es mir? Jetzt weinst du noch mehr. Habe ich etwas Schlimmes gesagt? Nein, du hast nichts Schlimmes gesagt. Komm. Es war nicht Umbertos Schuld und nicht sein Wille, dass er noch weiter von Comacchio wegkam, als Mailand entfernt ist. Im Jahre 1940, als wieder in Krieg kam, war er 19 Jahre alt. Er rückte zur Marine ein. Comacchio wurde leer und still, und leer und still wurde das Haus, wo ich wohnte. Auch Lydia und Filomena gingen fort. Sie arbeiteten in der gleichen Fabrik in Ferrara, wo auch Antonio gearbeitet hatte, und wohnten bei Tante Clara. Auch sie kamen manchmal sonntags nicht nach Hause, oder es kam nur eine von beiden. Ich tat während des Krieges, was ich mein Leben lang getan hatte. Ich nahm Fische aus. Sie wanderten aus einem Kübel rechts durch meine Hände in einen Kübel links. Ich hatte keine schönen Hände. Was tat ich sonst? Ich wartete. Auch das hatte ich mein Leben lang getan. Ich wartete auf Briefe, auf Schritte, auf das Knirschen eines Fahrrads vorm Haus. Am wenigsten wartete ich auf die Reise nach Amerika. Das Erwartete war geringer geworden. Vielleicht könnte ich auch sagen, größer. Eines Abends im Herbst hörte ich wirklich Schritte. Sie tappten ans Haus und verstummten vor der Tür. Ich horchte und rief. Ist jemand draußen? Ist jemand draußen? Ich bin es. Antonio. Antonio! Still! Was hast du? Darf ich hereinkommen? Ach, Antonio. Mama. Wie siehst du aus? Uniform? Es war eine. Nein, nicht ins Licht. Sind die Fenster fest verhängt? Mir war, als wäre jemand auf der Straße gewesen, als du die Tür aufmachtest. Es kann sein, dass sie mich suchen. Wer sucht dich? Ich bin desertiert und war bei den Partisanen. Sie haben uns eingeschlossen, ich konnte entwischen. Ich bin seit 4 Tagen unterwegs. Müde? Hungrig? Oh, du siehst mager aus. Setz dich doch. Ist noch Essen da? Ich habe einen von unseren Leuten im Verdacht, dass er uns verraten hat. Und er weiß, dass ich aus Comacchio bin. Aber dann war es nicht klug von dir, dass du hierher gekommen bist. Nein, klug war es nicht. Und ich bin glücklich, dass du gekommen bist. Hast du einen Anzug für mich, Mama? Ja, von dir ist noch einer da. Und die von Umberto werden dir passen. Wo ist Umberto? Hier ist seine letzte Karte. Aber sie ist schon 3 Wochen alt. Er fährt auf einem Unterseeboot. Du wirst jetzt lange nichts von mir hören. Das Boot wird gerade vor einer Ausfahrt gewesen sein. Ja, wahrscheinlich. Es geht mir gut, aber ich habe große Sehnsucht nach euch. Wenn alles gut geht, bekomme ich bald Urlaub. Antonio, wenn nur alles gut geht. Wo sind Lydia und Filomena? Die arbeiten in Ferrara. Ich bin jetzt allein im Haus. Was siehst du mich so an? Ach, Mama. So. Iss jetzt. Spaghetti, ich habe nichts anderes. Aber du isst sie doch gern. Ich dachte, du würdest mich nicht hereinlassen. Hast du das wirklich gedacht? Ich schäme mich, Mama. Jeder hat etwas, weswegen er sich schämen muss. Nein, du nicht. Iss. Damals... Du brauchst mir nichts zu erzählen, Antonio. Es war für ein Mädchen. Ich dachte, ich könnte ihre Liebe damit kaufen. Aber dafür war es zu wenig. Wie dumm du redest. Aber später war ich sehr klug. Siehst du den Ring? Oh, du bist... Hm? Meine Frau heißt Maria. Sie ist hässlich, aber ich finde sie schöner als alle Frauen der Welt. Nur du bist noch ein klein wenig schöner. Das war nicht nötig, Antonio. Aber ich glaube dir nicht, dass Maria hässlich ist. Die meisten Menschen können nicht richtig sehen. Das kann sein. Maria macht die Spaghetti genauso wie du. Wirst du satt? Mhm. Sieh, hier ist ein Foto. Aber das ist ja ein Baby auf ihrem Arm. Freilich. Wir haben ihn Giovanni getauft. Giovanni? Hm? Er ist 1,5 Jahre alt. Wo sind sie? Warum kommen sie nicht hierher, da du doch fort bist? Na, sie sind in Turin. Schreib ihnen, sie sollen kommen. Schreib du, Mama. Maria schämt sich für mich, aber wenn du ihr schreibst, käme sie vielleicht. Hier, hier auf dem Umschlag ist die Adresse. Ja, ich schreibe ihr. Was hast du? Ich höre etwas. Nichts. Ein Auto. Aber es kommen öfter Autos nach Comacchio. Das bedeutet nichts. Es ist besser, ich gehe aufs Boot. Schnell den Anzug. Ja. Ich werde es merken, wenn es mich nicht angeht. Ich ziehe mich auf dem Boot um und komme zurück. Siehst du, sie fahren vorbei. Weil sie das Haus nicht kennen. Aber sie halten. Ich dachte, ich könnte schlafen. Ich bin schrecklich müde. Leb wohl, Mama. Es war ein kurzer Besuch. Nicht einmal die Spaghetti habe ich geschafft. Du bist gleich wieder hier, Antonio. Sie halten vorm Haus. Aber jetzt ist er schon am Boot. Ich setze mich an den Tisch und tue, als ob ich esse. Ja? Oh, Vater. Camilla, es sind Leute da, die Antonio suchen. Antonio? Was soll Antonio hier sein? Ich habe auch gelacht. Was ist das? Auf wen schießen Sie? Antonio! Die Gräber wurden mehr. Bald nach Antonios Tod starb meine Mutter. Es war ein Trost, dass Maria mit dem kleinen Giovanni kam. Auch mein Vater zog zu uns. Wir rückten enger zusammen. Doch Lydia und Philomena sah ich nur noch selten. Sie wohnten auch nicht mehr bei Tante Clara. Und wenn die Leute in Comacchio von ihnen sprachen, gebrauchten sie ein hässliches Wort. Eines Tages kam ein Brief, dass Umberto vermisst sei. Sein Boot war zu einer Fahrt ins östliche Mittelmeer ausgelaufen und nicht zurückgekehrt. Vermisst, Camilla, heißt nicht tot. Erinnere dich an Benedetto Petrone im vorigen Krieg. Ich erinnere mich an Umberto. Ansonsten niemand. Benedetto war vermisst. Vermisst heißt, man weiß nichts von ihm. Man wusste nichts von Benedetto. Und als der Krieg vorbei war, kam er nicht zurück und es kam auch kein Brief von ihm. So nahm man also an, er sei tot. Er war aber ganz lebendig, als er zurückkam nach 5 Jahren und eine Frau mitbrachte aus Deutschland und 3 Kinder. Und warum hat er nicht geschrieben? Ich weiß nicht. Vielleicht war er so verliebt, dass er keine Zeit fand. Oder die Post ist nicht so gut in Deutschland. Aber ein Unterseeboot im östlichen Mittelmeer. Ich misstraue dem Wasser. Und dort liegt nicht Deutschland. Wohnen dort nicht die Heiden? Kannst du dir vorstellen, dass Umberto sich in eine Türkin verliebt? Warum nicht? Vielleicht. Oh, ich wäre sehr froh, wenn Umberto in diesem Augenblick in eine Türkin verliebt wäre. Ich glaube, die Türken haben schwarze Haut. Es wäre mir gleich, welche Farbe sie hätte. Ich wollte sie in die Arme nehmen und lieben. Was reden wir für dummes Zeug?